Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir uns mit einigen nützlichen Ausdrücken beschäftigt, wenn man mit einem Taxi fährt. Wie immer zu Beginn ein kurzer Rückblick auf die letzte Lektion. Gut, los geht's. 请送我去中心医院. Zum Zentralkrankenhaus, bitte. 请送我去中心医院. 中心医院, Zentralkrankenhaus. 中心医院. 知道怎么走吗? 知道怎么走吗? Kennen Sie den Weg dorthin? 怎么? Wie? 怎么? 走, gehen, sich begeben. 走. 请您开慢点儿. 请您开慢点儿. Bitte fahren Sie etwas langsamer. 慢点儿, etwas langsamer. 慢点儿. 就停在门口吧. 就停在门口吧. Halten Sie bitte am Eingang. Hören wir uns noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 请送我去中心医院. 知道怎么走吗? 当然了, 我是老司机了. 师傅, 请您开慢点儿。 太快了是吧? 好的。 就停在门口吧。 好。 我只有100的。 找您20。 So viel zur Wiederholung. Nun kommt die heutige Lektion. 有11号去上海的火车票吗? 到了给我们。 打电话,一路平安,请问餐车在几号车厢? Man sagt, Shanghai ist die größte Stadt in China und das finanzielle Zentrum des Landes. Das klingt alles sehr interessant. Angenommen, ich möchte mit dem Zug dorthin fahren. Wie kann man auf Chinesisch Zugtickets kaufen? Wenn du beispielsweise am 11. dieses Monats fahren möchtest, kannst du Folgendes sagen. 有11号去上海的火车票吗? 有11号去上海的火车票吗? 有, haben. 有. 11号, der 11. 11号. 去, gehen. 去. 上海. 上海. De, eine Partikel. De. 火车票, Zugticket. 火车票. Ma, eine Frageartikel. Ma. 有11号去上海的火车票吗? 有11号去上海的火车票吗? Haben Sie für den 11. Tickets nach Shanghai? 有11号去上海的火车票吗? 11号的票卖完了。 那12号的呢? 12号的还有。 Es gibt auch noch viele nützliche Aussprüche, wenn man seine Freunde oder Bekannten verabschieden will. Aha, wessen denn? Zum Beispiel diesen hier. 到了给我们打电话. 到了给我打电话. Was bedeutet das? Moment, ich erkläre es kurz. 到了 haben wir bereits in der letzten Lektion kennengelernt. Das heißt ankommen. 到了. 给, geben. 给. 我们, wir oder uns. 我们. 打电话, jemanden anrufen. 打电话. 到了给我们打电话. Ruf uns an, wenn du angekommen bist. 到了，给我们打电话。 到了 ，ankommen。 到了。 给 ，geben。 给。 我们 ，wir oder uns。 我们。 打电话 ，jemanden anrufen。 打电话。 到了，给我们打电话。 到了，给我们打电话。Ruf uns an, wenn du angekommen bist. 到了，给我们打电话。我会的。 Und wie heißt gute Reise auf Chinesisch? 一路平安。 一路平安。 一路 den gesamten Weg. 一路。 平安 Frieden bzw. ohne Hindernisse. 平安。 一路平安。 一路平安。Gute Reise. 火车就要开了，你们快下去吧。 一路平安。 Ganz wichtig ist natürlich auch zu wissen, wo der Speisewagen ist. Das stimmt allerdings. Man kann folgendes fragen. 请问餐车在几号车厢？ 请问餐车在几号车厢？ 请问 Entschuldigung. 请问 餐车 der Speisewagen. 餐车 在 sich befinden 在 几号 heißt wörtlich welche Nummer 几号 车厢 Waggon 车厢 请问餐车在几号车厢 请问餐车在几号车厢Entschuldigung, wo ist der Speisewagen? 请问餐车在几号车厢？ 八号车厢。 Und hier die gesamte Unterhaltung der heutigen Lektion. 有十一号去上海的火车票吗？ 十一号的票卖完了。 那十二号的呢？ 十二号的还有。 到了，给我们打电话。我会的。火车就要开了，你们快下去吧。 一路平安。 请问餐车在几号车厢？ 八号车厢。 So viel zu den Dialogen und nun die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China trifft man sich, sei es an Feiertagen oder an normalen Wochentagen, gerne mit der Familie oder mit Freunden in Restaurants, um gemeinsam zu feiern. Alle sitzen zusammen und verschiedene Spezialitäten werden in der Mitte des Tisches arrangiert. So hat jeder die Möglichkeit, die einzelnen Gerichte zu probieren. Ein höflicher Gastgeber wählt dabei auch gerne besondere Leckerbissen aus und reicht sie seinen Gästen.Und im Unterschied zum Westen, wo die Suppe oft als Vorspeise dient, werden in China zuerst verschiedene Hauptgerichte, dann Reis oder Nudel und erst abschließend eine Suppe gereicht. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch eine Quizfrage. Wie sagt man gute Reise auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!